herzlich willkommen zum Uncast, Episode 238, Falschfarbenspiele. Tja, diesmal war die, ist gar nicht so schwierig, ja, einen Titel zu finden. Das hat mit dem Thema zu tun, ja. Auch wenn es jetzt keine echte Farbe ist, aber immerhin, ne, den Namen könnte man damit verbinden, ja. Was ist los mit Cyanogen? Ja, vom Paulus zum Saulus? Das ist eine gute Frage. Es gibt auch wieder einige News, ja, Community war auch wieder da und natürlich auch wieder die App der Woche, ganz klar. Ja, ich hab heute gar nicht so viel Zeit, das heißt, ich muss mich beeilen, denn es ist schon so spät, ungewohnt spät, ja, das hängt mit dem Super Bowl zusammen gestern, ich bin also so müde, dann dauert alles etwas länger, ja, und vielleicht hört ihr auch heute mal noch ein bisschen komische Geräusche, ja, von mir manchmal, das ist unkontrolliert, also, ja. Was ist denn los mit Cyanogen, fragt ihr euch, ja. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht noch nie letzte Woche daran erinnern, dieser Ausbruch von dem CEO von Cyanogen, der hier sich gegen Google gestellt hat, offen gegen Google gestellt hat und Google sogar angegriffen hat. Sie wären zu dem Gegenteil von Open geworden sozusagen, ja, dass also Android gar nicht, kein offenes System mehr ist, natürlich ohne hier auch rechtliche Aspekte in den Raum zu stellen, denn ein Mobilfunksystem, Mobilfunk OS kann nur bedingt offen sein. Das ist ganz klar, weil damit ein Telefon funktioniert, muss mit nicht offenen Produkten gearbeitet werden, also zusammengearbeitet werden. Das ist ein Problem. Da sind eben die Netzbetreiber mit Schuld. Aber nicht nur das, es wird geradezu gedroht, dass Cyanogen Android von Google wegnimmt. Ja? Und das wollen sie tun, indem sie einen Fork erstellen mit eigenem Ökosystem, aber eben um die Apps nutzen zu können, die APIs beispielsweise zu ja, wie soll man das sagen, zu implementieren, ja, um es vorsichtig auszudrücken, damit eben hier die die Dienste laufen. Und ich weiß nicht, wie da Google jetzt drauf reagieren wird oder wie die Haupt darauf reagieren werden. Ja. Nur, das war, sagen wir mal, schon schlimm genug. Ja. Ich weiß nicht, warum das Cyanogen, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, warum Cyanogen das überhaupt so macht. Ja, so aggressiv auf einmal gegen Google aufspricht. Ja. Was ist passiert gewesen? War da irgendwas im Busch zwischen Google und Cyanogen, und letztendlich kam es dann raus vor ein paar Tagen. Haltet euch fest, Microsoft investiert in Cyanogen. Und das lässt natürlich diese Aussage von dem CEO doch schon in einem ganz anderen Licht erscheinen. Das muss man mal ganz klar sagen. Egal, was für eine Art von Beteiligung das jetzt ist. Ja, man versucht hier auf allen Wegen hier zu beschwichtigen und sagen, ja, die stille Investment und so weiter, ja, und bla. Und ja, ja. Trotzdem ist das ein ganz klares Zeichen. Und Cyanogen könnte sich als trojanisches Pferd gegen Google erweisen, ja, indem quasi mit dem quasi Microsoft durch Sponsoring indirekt ein eigenes Google-freies Android anbietet sozusagen. Ja. Und natürlich dann entsprechend mit Microsoft-Produkten vermutlich, denke ich mal, bestückt ist. Ich halte das von Cyanogen für einen ganz, ganz schweren Fehler. Das ist allerdings nicht der erste schwere Fehler, den Cyan Jin in der letzten Zeit gemacht hat. Außer jetzt diesem Ausbruch da, muss man schon sagen, gegen Google bei dieser Pressekonferenz, sondern schon vorher, als dieses als Cyanogen quasi Exklusivrechte für, ich glaube, Micromax Handys in Indien vergab, was OnePlus eben ziemlich gestört hat. Die dürfen zwar jetzt bedingt wieder OnePlus verkaufen mit Cyanogen Mod in Indien, weil ein Gericht entschieden hat, dass es eine andere Klasse von Geräte ist, dass diese Micromax einfach nur Billigdinger sind. Ja, wirklich, so ist es entschieden worden, und das OnePlus eine ganz andere Klasse von Smartphones ist, und deswegen würden sie sich da diese Exklusivitätsrechte dann nicht beißen. Also im Prinzip durch das Gericht wieder erlaubt. Allerdings nur bis zu dem Hauptprozess. Das war nur die vorläufige Entscheidung über diese, sag mal, einstweilige Verfügung. Ja, und jetzt wird erstmal noch die Hauptverhandlungen abgewartet werden müssen, was da dabei herauskommt. So, also das war schon mal der erste Hammer. Jetzt, nachdem das raus ist, drängt sich natürlich der Verdacht auf, als ob dieser Ausbruch geplant war, als ob dieser Ausbruch eben auch tatsächlich damit zusammenhängt. Ja, kann man natürlich nicht belegen, aber das ist doch schon sehr, sehr komisch hier, auch wenn man das so zeitlich zusammensieht. Ja, und es ist schon komisch. Ja, genau wie hier auch bei dem Artikel, den ich da schon letzte Woche verlinkt hatte, dann unten drunter auch die Frage gestellt wird, was passiert denn dann eben, wenn jetzt wirklich die ganzen Google-Sachen von Android dann entfernt werden, für diese neue Version zu sagen, ja, wer springt denn dann ein? Da hinten Google, Microsoft oder Yahoo oder wie auch immer, ja, oder doch Google über die Hintertür. Ja, jetzt ist die Frage wahrscheinlich beantwortet. Was ist denn da los? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Gerade eben, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, gerade eben wurde ein weiteres System kaputt gemacht. Ja, ein weiteres Custom-ROM kaputt gemacht, sozusagen. Unter dem Vorwand, man will ja was Offenes machen und geht dann mit Microsoft ins Bett. Ich weiß nicht, kommt ihr euch auch ein bisschen verkohlt vor da? Also mir geht's schon so. Das muss ich schon sagen, mir geht's wirklich so. Und das hat auch, denke ich, ein negativer Einfluss auf das Ganze, wenn eben Cyanogen da hier seine Sache jetzt machen will und eben dann auch mit seinem Betriebssystem stärker vertreten sein will, ja, mit seinem Android-Fork, dann ist es ja okay. Aber dann bitte nicht Google die Schuld in die Schuhe schieben, wenn man mit einem Konkurrenzunternehmen gemeinsame Sache macht. Das sieht dann doch schon ziemlich billig aus. Und naja, das wird auch ein Zeichen setzen an die Handy Firmen, die eventuell diese Sachen einsetzen wollen, dieses Cyanogen, wobei das wird dann vielleicht von Microsoft eh noch genutzt werden, in der einen oder anderen Weise. Aber beispielsweise OnePlus, die ich ja eben schon erwähnt habe, die ja Probleme in Indien mit CyanogenMod hatten, die stellen auch jetzt am 12. Februar ein eigenes System vor, das Oxygen OS, das eben das CyanogenMod-System ablöst auf den OnePlus-Geräten, zumindest auf den neueren. Wie das mit den alten ist, ob die dann geupdatet werden, CyanogenMod da auch runterfliegt. Ja, also das zeigt auch, dass die Firmen auch nicht mehr damit rechnen können. Also von wegen offen und open und ja hin und her, das kann man gleich ganz mal vergessen. Ja. Da ist es ja noch bald einfacher, einfach die AOSP von Google zu nutzen und da draußen dann ein lauffähiges System zu machen, als hier dann CyanogenMod auf das Handy drauf zu spielen und dann eventuell hier Probleme zu bekommen in dem einen oder anderen Land. Ja, ich meine, welcher Handyhersteller kann denn jetzt noch in den Low-End-Geräten CyanogenMod benutzen, wenn in Indien ein Exklusivvertrag herrscht? Ja, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ja, das wird ja keiner machen. Weil Indien ist ja ein aufstrebender Markt, da sehen die ganzen Firmen sehen dann die Dollarzeichen in den Augen und warum sollten sie dann ein System nehmen, das sie in Indien nicht verkaufen dürfen? Bullshit. Entschuldigung, aber so ist das doch. Ja. Naja. Gut. Also jedenfalls OnePlus stellt das vor am 12. Februar. Man darf also gespannt sein. Geplant ist es allerdings schon länger, also das hat jetzt nichts aktuell mit dem Investment von Microsoft zu tun. Eher die Bestrebungen gingen eher eben dann schon los oder wurden verstärkt durch diesen Exklusivvertrag mit Micromax. Aber das zeigt auch, wo dann eben die Richtung hingeht. Ich meine, so groß angekommen als Standardsystem bei den Herstellern ist es ja eh noch nicht. Ich glaube, es gibt ein Oppo-Gerät. Und eben auch dieses OnePlus One, das da ausgeliefert wurde mit CyanogenMod drauf. Und ja, das war's dann eigentlich im Prinzip schon. Der Rest ist dann eben dieser Exklusivvertrag mit Micromax. Zumindest von den größeren Sachen jetzt. Und ja, was soll man machen, ne? Nun gut. Samsung will übrigens auch reagieren, aber jetzt nichts mit wegen Android, oder eher positiv zu Android eingestellt, zum Google Android. Nämlich Samsung will das TouchWiz massiv abspecken und so wird hier zitiert auch bei Sam Mobile, dass sie auch quasi. Nein, das war nicht bei Sam Mobile, wo das zitiert wurde. Das war, glaube ich, bei AndroidCentral.com, genau. Da wurde jedenfalls gesagt, dass fast Nexus 6 Level erreicht werden soll mit dem System. Was das genau bedeutet, das kann man jetzt, darüber kann man natürlich jetzt spekulieren. Ja. Und man darf davon ausgehen, dass es eben deutlich mehr sich an dem Stock Android orientieren wird als das TouchWiz vorher. Es sollen auf jeden Fall mal viele, viele Apps, quasi alle preloaded Apps, die nicht unbedingt benötigt werden, ausgelagert werden, als Download angeboten werden. Ja, darunter wird zum Beispiel das Story-Album, S-Translator und S-Voice, ja, das wird alles eben zum Download dann bereitstehen und eben nicht schon preloaded auf die Geräte kommen, also quasi schon vorinstalliert. Ja. Damit reagiert Samsung vermutlich auch darauf, dass sie selbst im Heimatland Korea empfindliche Strafen erwarten haben, wenn sie die Bloatware nicht abschaffen. Es wurde nämlich gerichtlich angeordnet, dass die Bloatware, also dass gegen die Bloatware vorgegangen werden muss. Das betrifft dann auch Samsung natürlich. Also Bloatware heißt eben dann zum Kauf aufgeblasene Systeme mit Software, die vom Hersteller eben versucht wird da zu pushen und dass man das eben dann durch Download ersetzt, wo der Kunde dann wie auch immer geartet entscheiden kann, ob er das Zeug auf seinem Handy haben will oder nicht. Das ist auch sehr gut für die RAM-Angaben. Ja, wenn man 8 GB Gerät kauft und hat auf einmal nur noch 4 GB, dann ist das schon äußerst übel. Nur wegen mit diesem Kram, der eben schon vorinstalliert drauf ist. Und das meiste davon kann man ja auch nicht einfach löschen, da kann man höchstens disablen. Aber das System selbst wird ja dadurch auch nicht gerade kleiner. Und hier will offenbar dann Samsung auch ansetzen, damit es ein schlankes System gibt. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg. Vielleicht kann Samsung selbst schon nicht mehr den Überblick bewahren bei diesem aufgeblähten System und will deswegen auch mal gucken, dass man ein performanteres System kriegt, schlank und rank, und die Leute können sich das, den ganzen Schotter, ja, dann installieren da drauf, wie sie es möchten, aber die, die es nicht möchten, brauchen dann den Kram nicht mit sich rumzutragen. Ein neues Flipphone in Korea kam auch raus, das LG Ice Cream. Und obwohl das das ideale Zweithandy wäre, meiner Meinung nach, ja, wird es bei uns wahrscheinlich nicht rauskommen. Trotzdem möchte ich immer mal wieder diese Klapphandys mit Android erwähnen. Ja, sie gibt es. Sie gibt es zum Beispiel in, wie gesagt, in Korea, in Japan gibt es einige. Ich glaube, auch in China gibt es welche. Aber hauptsächlich Japan und Korea, weil dort einfach die Klapphandys die Handyform ist, die sich auf der breiten Masse durchgesetzt hat. Ich fand eigentlich Klapphandys schon immer praktisch, auch wenn immer viele Leute dagegen gejammert haben, aber mir gefällt es, weil die Displays sind geschützt. Ja, man hat dann zumindest mal so eine ganz grobe Tastatur, ja, sprich hier die, die Ziffern, und entsprechend dann möglich die Eingabe, T9-Eingabe beispielsweise, was für viele ausreichend ist. Zusätzlich hat man natürlich eine Möglichkeit mit der Software-Tastatur auf dem Display. Natürlich sind die Displays dann nicht ganz so groß, 3,5 Zoll Display, aber auch das ist gleichzeitig ja für einige Leute gar nicht mal so schlecht, die eben auch kleinere Handys wollen. Und dadurch ist es natürlich funktionell und auch nicht so groß durch das Einklappen beim Einstecken, ja. Und dann hat man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 1,2 GHz Prozessor Quad-Core ist da drin verbaut. 1 GB Speicher, 8 GB interner Speicher. Also 1 GB RAM, 8 GB interner Speicher. MicroSD-Kanslot ist vorhanden und 1700 mAh. Akku, 8-Megapixel-Kamera hinten. Da seht ihr natürlich, dass auch die technischen Daten für Low-End hier gedacht sind. Das ist ganz klar. Aber für viele Leute eben, die so ein Handy zum Texten benutzen in diesen asiatischen Ländern, ist das vollkommen ausreichend. Ja, so ist das. Was haben wir noch? Huawei kommt mit Rekordergebnis an. Ja. Rekord 75 Millionen Smartphones in 2014 verkauft. Ja. Das ist für Huawei, natürlich für Huawei, also ein großer Sprung. 30%, um es genau zu sein, was die, die Ergebnisse, ja, also die Einnahmen angeht, ja, und eben 45% mehr Geräte verkauft als eben das Jahr zuvor. Dieses Jahr will natürlich Huawei noch mehr verkaufen. Statt den 75 Millionen möchten die jetzt nächstes Jahr oder 2015 100 Millionen verkaufen. Ja, wir haben ja schon 2015, so ist es ja nicht. Ja, also 100 Millionen. Ja, mal sehen, ob sie das schaffen. Das wird schwierig, sage ich mal ganz klar. Aber Huawei hat ja noch einige Eisen im Feuer, denke ich, für die Zukunft. Die Ascent-Reihe war ja auch gar nicht mal so unbeliebt. Ja. Sogar das Ascent Mate hat da einiges dazu beigetragen, die Stückzahlen dieses Jahr oder letztes Jahr Entschuldigung, zu erreichen. Ja. Ganz klar. Und ich denke mal, das wird auch, vor allem in China natürlich, auch wieder einige Modelle geben, die da reinhauen in diese Schiene. Gut. YouTube ist auch jetzt mit HTML5 und VP9 als Standard anzusehen. Das bedeutet, bisher war das jetzt so, dass man hier das noch umschalten musste, sozusagen als Test. Ja, konnte man auf die HTML5-Version umschalten der Seite. Jetzt ist es genau umgekehrt. Also ihr standardmäßig, wer zu YouTube kommt, der sieht jetzt nicht mehr die HTML5, die Flash-Version, Videos, sondern die HTML5 Videos und für mich sehr, sehr schön jetzt endlich auch VP9 und zwar generell VP9 als Standard. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. VP9 ist ja ein Codec, eine Weiterentwicklung des WebM. Ja, ich weiß nicht, WebM, der Begriff, der geht irgendwie schon langsam weg. Ja, ich weiß nicht, warum der nicht mehr offiziell benutzt wird. Ist ja auch egal. WebM ist eigentlich der Container. VP9 ist ja der Codec. Und da gibt es natürlich ein paar Schwierigkeiten. Vorher war beim WebM das VP8 Standard, jetzt ist eben VP9 der Standard. So, damit hat Google bei YouTube ein offenes System, also ein offenes, patentfreies Codec-Verfahren jetzt endgültig in den Mainstream gebracht. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr lobenswert. Patentfrei und offen heißt aber nicht, dass alles DRM-frei ist. Hat nämlich, vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, da hat nämlich YouTube auch jetzt umfangreiche Rechte-Management-Maßnahmen eingefügt für diese VP9-Codec-Sachen und da brauchen jetzt also die Firmen keine Angst mehr zu haben, dass ihnen irgendwas entgeht. Ist ja klar, ich meine, ich hab's nicht anders erwartet, ja, weil ansonsten gäbe es ein rechtliches Problem, weil man ja diese Streams dann ganz einfach downloaden könnte, weil man diese HTML5 Videos von YouTube einfach per Rechtsklick runterladen könnte oder wenn der gesperrt ist halt mit ganz normalen JavaScript, dass eben hier die Seite den Stream eben direkt aufruft, das wäre überhaupt kein Problem. Und genau das ist aber das Problem für die Firmen. Die wollen das natürlich verhindern. Und zwar irgendwie auf jeden Fall und überhaupt. Das wird zwar nicht machbar sein, dass man es verhindern kann, aber trotzdem, es gibt da in Zukunft möglicherweise noch größere Einschränkungen. Ja. Wobei diese Einschränkungen dann eben nicht von Google gemacht werden, sondern von den jeweiligen Videoanbietern. Allerdings stellt Google dann eben jetzt dieses System zur Verfügung für dieses VP9. Also offen ist noch lange nicht ohne Kopierschutz oder ohne DRM, ja, sondern das heißt einfach nur, dass das ein patentfreies Format ist. Aber das ist schon mal, glaube ich, ein Riesenschritt hin zu einem besseren Web, sag ich mal. Ich hoffe auch WebP. Der Picture Standard setzt sich bald mal etwas kräftiger durch, aber das hängt an Google. Die haben genau wie bei WebM eigentlich nichts gemacht. Ja, wo ist denn hier der Push? Ja, Google nutzt das, ohne dass ihr das vielleicht wisst sogar. Ja, Google nutzt das zum Beispiel im Store, im App Store, im Play Store, Entschuldigung. Dort wird WebP Pictures benutzt. Ja. Und so weiter und so weiter. Wer da keinen WebP-fähigen Browser hat, der sieht eben nur die PNG-Version, ja, hat aber dann eine wesentlich längere Ladezeit, weil eben WebP viel optimierter ist, also viel bessere Bilder mit viel geringeren Dateigrößen macht. Ja. Aber solange das nicht richtig promoted wird von Google mit großer Werbung und Prunk und Trara und Firmen werden geworben dafür und es gibt, was weiß ich, WebP-Partys, so lange wird es eben auch von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. Ja, und wie das sich dann etablieren soll, das weiß wohl nur Google. Sony kürzt 1000 Stellen in der Mobilabteilung des Unternehmens. Der Kahlschlag schreitet so voran, ja. Es muss effektiver werden und deswegen werden 1000 Jobs wegfallen in Europa und China. Das heißt, insgesamt wird dann die Zahl der Sony-Mitarbeiter in der Mobile Division auf 5.000 festgelegt werden, was eigentlich schon gar nicht so viel ist. Also auch vorher schon die 6.000 für so Riesenunternehmen weltweit, das ist schon wenig, ne? Das muss man ganz klar sagen, das ist schon ganz schön wenig. Aber tja, der Kampf ist eben hart hier wohl und deswegen wird auch weiter gespart. Leider, leider muss man das sagen, denn viel erwarten, das schreibt hier Talk Android richtig, darf man natürlich jetzt nicht mehr in den nächsten Monaten von Sony, also das, was hier rausgekommen ist, klar, also was angekündigt wurde, aber darum, das wird auch die Entwicklung etwas verlangsamen. Und ja, ich hoffe, die tun sich nicht krank schrumpfen. Ja, man will sich ja gesund schrumpfen. Ja, heißt ja immer so schön, aber das geht als oft schief. Was hat SwiftKey eigentlich gegen Japan? Ja, das ist eine gute, gute Frage. SwiftKey ist jetzt auch in Chinesisch erhältlich, ja. Und damit gibt es eine weitere Sprache zu den vielen, vielen anderen Sprachen, die es eben bei SwiftKey schon gibt. Ja, und was bis heute immer noch nicht auftaucht, ist Japanisch. Ja, Japanisch, eigentlich eine Sprache, die schon von vielen Tastaturen unterstützt wird, ja. Nur SwiftKey, ausgerechnet das große, beliebte SwiftKey, ja, schafft es nicht, Japanisch zu integrieren. Da fragt man sich doch, wollen die nicht oder können die nicht, ja? Jetzt kam allerdings heraus, dass sehr wohl an Japanisch gearbeitet wird, aber so wie das aussieht, wohl erstmal, da ist ja, das traue ich mich ja kaum zu sagen, erstmal in einer separaten App. Und ob da jemals auch was anderes gibt, das ist die gute Frage. Ja? Ich glaube, also so wie sich das anhört, muss ich sagen, klingt es nicht sehr gut, dass hier Japanisch ganz normal zum Download als Sprache zur Verfügung steht. Man kriegt nämlich eine Beta-Version, wenn man sich in dem VIP-Forum anmeldet, dann kann man eine japanische Version herunterladen, bei der dann auch dabei steht, dass sowohl Japanisch als auch Englisch unterstützt wird. Wow! Warum macht man das nicht einfach wie das Chinesische auch, ja, als downloadbare Sprache? Und warum dauert das so lange? Ja, guckt euch mal an, was dort alles für Sprachen gibt. Das sind Sprachen, die habt ihr noch niemals was davon gehört, dass die Länder überhaupt existieren. Ja, dass diese Sprachen existieren. Und Japanisch ist immer noch nicht drin. Ja. Also das hört sich schon sehr komisch an. Ich will da nichts unterstellen. Ja, klar. Das war auch mehr scherzhaft gedacht. Was hat SwiftKey eigentlich gegen Japan? Ja, offenbar nichts, weil die machen ja eine japanische Version. Aber das Konzept ist meiner Meinung nach falsch. Downloadbare Sprache für das ganz normale SwiftKey und fertig. Denn ich weiß nicht, ob den Leuten das bewusst ist, dass es mittlerweile auch, sag ich mal, Nachfrage gibt für Leute außerhalb von Japan, ja, das zu machen. Ich muss zum Beispiel deswegen eine separate Tastatur nochmal drauf machen, damit ich auch Japanisch tippen kann, ja, falls notwendig. Und es kommt häufiger vor, als mir lieb ist. Aber das ist nämlich ein großes Problem. Ja. Also ich denke, da müsste SwiftKey nochmal überlegen und das, wie sie so schön stolz geschrieben haben, das japanische Team vielleicht einfach nicht getrennt sehen, sondern vielleicht die SwiftKey-App einfach erweitern mit Japanisch und dann sind doch alle zufrieden. Google Inbox überzeugt gewaltig. meiner Meinung nach, ja. Was wird jetzt draus werden? Ich habe ja Inbox schon ziemlich lange, schon von Anfang an eigentlich. Ausnahmsweise habe ich mal von jemand einen Code bekommen, der sich da erbarmt hatte, und ich hatte mal ausnahmsweise nur einige Tage nach dem ersten Erscheinen von Inbox Zugang dazu. Ja. Das lief bisher immer so ein bisschen im Hintergrund, also das habe ich jetzt nicht wirklich benutzt gehabt. Jetzt habe ich mal weitere Tests gemacht hier. Kamen ja auch schon einige Updates zwischenzeitlich, und ich muss sagen, es ist äußerst verführerisch, äußerst verlockend. Ich finde, Inbox ist die beste Verbesserung, ja, für E-Mail oder von E-Mail in Jahrzehnten. Ja, also das war das, was E-Mail ins 21. Jahrhundert bringt, sozusagen. Ja. Ich denke, Inbox hat extrem viel Potenzial. Aber die bange Frage ist natürlich, wohin will Google mit Inbox? So wie das jetzt ist, kann es natürlich nicht weitergehen. Ja, da gibt es ja noch nicht mal Einstellungen, die man machen kann, für das Postfach. Ja, und das geht nicht. Also ich meine, so wirklich so generelle Einstellungen, ja, wie zum Beispiel bei Gmail, ja, das gibt's da gar nicht. Und das heißt, wenn man seinen Account konfigurieren will, dann muss man das über Gmail machen. Und Inbox kann man nur eben zum Konsumieren von den Nachrichten nehmen und zum Schreiben, aber eben nicht jetzt hier also damit kann man nicht sein Postfach komplett alleine verwalten im Prinzip, wegen den fehlenden Einstellungen. So ist es ja so ausgelegt, und das ist ja auch Sinn der Sache von Inbox, dass man eben hier keine großen Sprünge mehr machen muss. Man legt sich höchstens noch mal ein paar eigene Kategorien an. Es gibt schon genug Standardkategorien, ja, die man auch nicht wegmachen kann. Und dann kann man eben hier die Mails, oder die werden dann automatisch sortiert und in den entsprechenden Bereich verschoben, was dann wieder ganz, ganz einfach zu managen ist, zu handhaben ist und so weiter. Was nicht so ganz einfach ist, ist das Löschen von Nachrichten. Da braucht man jetzt 2 Klicks dafür, ja, und dann nochmal die Bestätigung, also eigentlich 3 dann. Das finde ich nicht so toll. Ja, also da drängt sich wirklich der Verdacht auf, dass man einfach alles nur archivieren soll und gar nichts mehr löschen soll. Aber trotzdem, Müll brauche ich nicht in meinem System, auch wenn es so eingeordnet wird, dass einem das dann nicht weiter auffällt. Ja, also ich will schon die Nachrichten auch in den Trash verschieben, wenn es denn auch Trash ist. Gut ist allerdings, sind auch die Zahlen, die momentan hier bei Inbox vorliegen. Ja, also 70% der Nutzer von Inbox sind Android-Nutzer, 34% werden im Web tätig davon. Ja, also das unterscheidet sich natürlich, und 28% iPhone-User. 85% aller Nachrichten werden in diese Bundles mit reingemacht. Die normalen Bundles, die früher angelegt sind, sind eben Promos, Updates, Forums, Social und Other. Ja. Und ja, also da sind 85% dann einsortiert. 60% tun zweimal am Tag dann diese Bundles, wie sagt man so, also wegswipen, also na, zack. Und damit quasi dann mit einem dann versehen, ja, also erledigt. Und die werden dann automatisch sortiert und bleiben dann im Hintergrund erstmal so nicht sichtbar, bis man dann die entsprechende Kategorie direkt aufruft. Dann werden alle Nachrichten angezeigt. Ja, also Highlights auch, und das finde ich auch mal interessant. 51% für sind Purchases, also Einkäufe, ja, und Paketverfolgen. 34% sind Kalendereinladungen, 9% Flüge, 4% Reservierungen und 2% Event-Tickets. Also sind noch weitere kleinere Sachen hier drin. Aber ich muss sagen, insgesamt hört sich das doch von der Benutzung her sehr, sehr gut an, und das wundert mich auch nicht, da eben ich Inbox für äußerst gut halte. Natürlich wird hier mein K9-Mail damit nicht abgelöst, ja. Jedenfalls noch nicht, weil eben rudimentäre Funktionen fehlen, ja, ganz klar. Und da deswegen auch die Frage, wohin, was wird aus Google Inbox? So wie das jetzt aussieht im Moment, liegt der Verdacht nahe, dass Inbox einfach bald oder irgendwann, ja, bald ist vielleicht zu optimistisch, irgendwann einfach die Oberfläche von Gmail wird. Weil es fühlt sich nicht an wie ein eigener E-Mail-Client, sondern eher wie ein Aufsatz, um Gmail zu benutzen. Und dass die Gmail-App und die Inbox-App irgendwann zusammen gehen und dann eben das entweder da, wahrscheinlich heißt es dann weiterhin Gmail, bloß halt mit der Inbox-Oberfläche. Also sozusagen eine neue neues Gmail, ja, so langsam anschleichen lassen, ja, damit der Umstieg nicht so extrem wird, weil viele Leute werden natürlich da auch wieder sehr große Probleme haben, werden das kategorisch ablehnen, ja, weil sie eben E-Mail anders da gewohnt sind. Aber eins ist klar, für die normalen oder für die Nutzer heute, ja, die heute mit E-Mail quasi anfangen, groß werden, ja, und da auch dann neue Möglichkeiten suchen, weil ihnen zum Beispiel das Postfach bis über die Ohren rauswächst. Für die ist Google Inbox unglaublich, das kann ich euch sagen. Da gibt es Leute, die haben seit Jahren keine leere Inbox mehr, ja, keinen leeren Posteingang. Dann nutzen die Inbox, in wenigen Tagen haben sie das erste Mal wieder eine freie Inbox. Und es geht ihnen nichts verloren. Ja, das ist unfassbar. Das ist das neue E-Mail, ja, System meiner Meinung nach überhaupt. Aber so wie es jetzt eben aufgebaut ist, kann es nicht bleiben. Also vom Design her schon, aber eben von den Funktionen her, das macht keinen Sinn. Ja. Also das ist schon wieder mal, das macht mir Angst, ja, weil man nicht weiß, was hat Google vor mit diesem System. Da gibt das Inbox-Team, sagt, na, ja, Inbox, ja, das ist die Zukunft der E-Mail, ja, und das Gmail-Team sagt, ja, Gmail wird so bleiben, wie es ist, ja. Wann ist denn Gmail jemals so geblieben, wie es ist? Ja, das ändert sich ja dauernd. Ja. Also irgendwann macht's einen großen Knall, und Google Inbox ist die Oberfläche von Gmail. So sage ich das jetzt mal. Rio hat gesprochen. Ja. Google Now bietet jetzt Third-Party-Cards an. 40 Cards von Drittanbietern ist es jetzt möglich, da einzubinden direkt in die Anzeige von Google Now. Ein großer Schritt meiner Meinung nach von Google. Normalerweise läuft das dann so ab, dass man eben die entsprechende App installiert haben muss. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Karte zu aktivieren, und dann kriegt man eben diese Infos über Google Now direkt eingeblendet, so wie man es eben gewohnt ist. Erstmal finde ich das gut. Hoffentlich gibt es da nicht so viele Apps, die einem hier das Google Now zuspammen. Ja. Aber ich denke, da wird Google ein Auge drauf haben, und die Idee von von Google Now Cards von anderen Anbietern finde ich sehr, sehr gut, weil oftmals ja auch da hat man oftmals jetzt eben so Dienste, wo man gerne so Google Now Karten eben hätte, nutzt ja aber eben nicht zum Beispiel Gmail oder Google Kalender. Wie toll wäre das dann, wenn zum Beispiel K9 Mail irgendwann mal ein Google Now Tab bekommt, ja, oder Ja, das ein andere Chatprogramme oder ähnliches, ja. Also irgendwas, das ist doch gut, ja. Und ich denke, man kann das durchaus positiv sehen. Man muss sie ja nicht aktivieren, wenn man es dann nicht haben will. Ja, Peppel macht eine geheimnisvolle Ankündigung. Ganz genau. Eine Ankündigung, wo es erstmal nicht ganz so schlau draus wird. Zuerst mal so sagt der Chef der, also der CEO von Peppel, Eric Mikowski, nee, Mikikowski, ja. Der sagt, dass es keine neuen Hardware-Produkte 2015 geben soll. Wow, da waren erstmal welche wohl schockiert. Alle haben eigentlich auf eine neue Peppel gewartet. Ja, vielleicht mit Farb, E-Ink, ja. Oder sowas. Es ist nicht schlecht. Aber dem wird wohl eine Absage erteilt. Aber es heißt, dass man eine neue Softwareplattform für die Geräte macht. Wow. Und zwar eine komplett neue. Es soll vom System her auch anders sein, dass eben das Pebble-System nicht mehr auf Apps basiert, sondern eben auf was ganz anderem. Ja, was genau sagte er jetzt nicht, wie das dann genau aussehen wird. Aber Apps sollen nicht mehr im Mittelpunkt stehen und das ganze System soll eben auch seinen Fokus verschieben weg zu etwas ganz Neuem, weil eben die Pebble oder weil eben Smartwatches keine Smartphones sind und deswegen auch nicht Apps wie Smartphones haben sollen, ja, sondern eben was anderes, was eben nur für Smartwatches sind. Ja. Und das ist eine ganz geheimnisvolle Aussage im Prinzip. Ohne neue Hardware, ein neues Softwaresystem, darf man das dann so verstehen, dass die Pebbles geupdatet werden? Es wird auch gesagt hier, dass es weiterhin Apps geben wird auf der Pebble. Ja, aber dass die eben nicht mehr im Fokus der Plattform stehen. Ja. Das könnte bedeuten, also wenn ihr die neue Software irgendwann mal drauf habt, dann wird es ganz, ganz anders sein, ja, als ihr das jetzt kennt. Aber man könnte trotzdem noch die Apps benutzen, ja, die ihr zu schätzen gelernt habt. Das hört sich doch wirklich interessant an. The Verge hat es wohl hier zuerst erfahren. Und also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist äußerst geheimnisvoll und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was dann eben daraus wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch für einige Schwierigkeiten sorgen wird bei den Nutzern, denn nicht alle werden davon begeistert sein, ein komplett neuer Ansatz zum Thema Smartwatch zu finden, wenn sie sich eben daran gewöhnt haben. Ich hoffe, dann gibt es eine große Sache, große Warnung und das Update ist vollkommen optional und wird nicht automatisch eingespielt. Aber ich denke, so wird es auch Pebble machen, denn Pebble ist schon immer eine Firma gewesen, die natürlich den Benutzern sehr stark zuhört. Gut, noch eine Kleinigkeit, auch in Italien kommen jetzt Google und Co., also Apple, Google, Amazon und so weiter, ja, kommen jetzt mit den italienischen Behörden an die Grenze und müssen jetzt handeln und zwar ganz, ganz schnell, innerhalb von wann, wie viel, ich glaube 6 Wochen. Ja. Innerhalb der nächsten 60 Tage, ja, 60 Tage müssen die Firmen neue Richtlinien umsetzen. Freemium-Apps, die werden jetzt auf die ins Ziel genommen, ja, und nicht nur in Italien, ja, sondern eigentlich fast europaweit. Das Vorgehen der italienischen Behörden ist auch abgestimmt gewesen mit der EU. Und diese Freemium-Titel, die dürfen nicht mehr als kostenlos bewertet werden oder beworben werden. Der Kostenlos-Button muss weg. Dafür darf dann eben was anderes gewählt werden. Ich glaube, installieren ist auch okay. Oder eben, was haben die hier gesagt? Laden oder so, genau. Ja, genau, Apple will das offenbar so machen, ja. Unten der letzte Absatz in dem Artikel scheint wohl nicht ganz zu stimmen, denn es ist eigentlich genau umgekehrt. Google hat ja da schon reagiert und hat eben den Free, also kostenlos, ne, ersetzt durch einen anderen Button, durch Install war das dann eben, glaube ich. Und somit ist es dann okay, ja, für die Wettbewerbshüter in Italien. Wie gesagt, Google hat es schon weiträumig gemacht. Apple muss da noch nachziehen, ja. Auf jeden Fall ist jetzt hier Schluss mit lustig. Freemium-Titel dürfen eben nicht als kostenlos bezeichnet werden oder als gratis oder in der Richtung, sondern es muss auch sichtbar sein, dass es eben, dass man eben mit dieser App auch Geld ausgeben kann. Und das ist eben auch wichtig. Finde ich auch, weil das ist so ein Geschäftsmodell, wo man sagt, ja, okay, man muss ja nichts kaufen, aber irgendwie ist es trotzdem nervig. Ja, dann doch lieber die Titel vielleicht direkt kaufen und nicht mit In-App-Kram Mist da ja, machen. Aber das Thema haben wir ja schon so oft gehabt in diesem Podcast. Deswegen lasse ich es jetzt auch mal gut sein. Ich hoffe, dass da nicht noch so ein was wir auch schon mal in den letzten Podcast besprochen haben, so ein monatliches Pay-System da rauskommen, Bezahlsystem jeden Monat so und so viel zahlen, da bitte nicht, ja. Das ist ja noch schlimmer, da müsste gleich hier Abo stehen. Ja, fertig, Abo müsste da dran stehen. Und Warnung, Warnung, Warnung. Gut, dann komme ich mal zu deinen Community Sachen, beziehungsweise ist sind zwei Dinge, ja, beides vom Matt Spike, das macht er auch in einem Kommentar, deswegen lese ich den einfach mal vor. Google und die Dienste bzw. Geräte, alles was gut ist oder nachgefragt wird, ist nicht oder schwer verfügbar oder wird sogar eingestellt. Man erinnert sich an den Reader. Glaube, Google arbeitet an zu vielen Fronten und es wird alles nur halbherzig gemacht. Google ist auch nicht dazu verdammt, Erfolg zu haben und Geld zu verdienen. Es läuft ja, glaube, hier liegt das Problem. Bei einem Millionär und seinen Sp wie bei einem Millionär und seinen Spielzeugen. Wecker-App? Ja, das ist das nächste Thema. Ja. Wecker-App? Handy am Bett? Nein, das ist bei mir ein No-Go. Am besten noch alles aktiv und um 3 Uhr auf Posts antworten. Nein, da will ich schlafen. Und das Handy als Wecker ist mir zu unzuverlässig. Denke da an einen Akku-Drain oder auch gerne mal einen Absturz oder eine hängende App. Ja, da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Ja, diese Bedenken hatte ich eigentlich auch. Ja. Ist zwar bis jetzt noch nichts passiert, aber es kommt ja auch darauf an, welches Programm man benutzt oder welche Apps installiert sind. Ich habe dafür ein dediziertes Gerät, also ein Gerät, das nur dafür da ist, ja, mir über Tag die Uhrzeit zu zeigen und zu wecken und hin und her, ja. Und das ist immer am Netz, ja. Das fungiert auch dann am Tag als manchmal als digitaler Bilderrahmen, ja. Leider hat noch niemand so ein interaktives Harry Potter Bilderprogramm geschrieben, weil eigentlich wäre das durchaus möglich mit dem Kamerasensor, dass wenn da jemand in die Nähe kommt, dass dann einfach das Bild an der Wand interagiert mit demjenigen, der davor steht. Aber irgendwie hat es noch keiner gemacht. Vielleicht habe nur ich das Verlangen, so ein Harry Potter Bild an der Wand zu haben. Oder die haben Angst, dass J.K. Rowling die bis in den Mond klar verklagt, ja, wenn bis zum Mond klagt, wenn die das machen mit so einer App. Ja. Ja, aber ansonsten, na, ist ja klar, hast du absolut recht. ja, ich kann nichts dazu sagen, weil das stimmt einfach so. Das sind Sachen, die muss man natürlich bedenken, ja. Aber auch ein Tipp, ja, nehmt keinen Wecker, der am Stromnetz hängt oder vom Stromnetz abhängig ist, wenn dann ein Batteriebetrieben, ja. Und schaut, dass die Batterie dann eben auch stark genug ist, aber das ist ja normal kein Problem, das sieht man ja. Aber beim Stromnetz, da kann es nämlich auch schon mal passieren, dass nachts kurzzeitig nur der Strom ausfällt und dann bei vielen die eben keinen Schutzmechanismus da drin haben, was ist dann mit dem Wecken? Ja? Weil dann nämlich die Uhr so schön blinkt auf 00, ja, 00, und das war's dann mit der, mit dem Wecken morgens. Hm? Ja, passiert. Ist mir auch schon passiert. Nun gut, morgen, ob ich morgen früh rechtzeitig wach werde oder ob ich noch eine Stunde dranhänge, das wird sich dann zeigen. Müde genug bin ich, ob ich den Wecker höre. Ja, also naja. Aber auf jeden Fall für heute war es das jetzt gleich nach der App der Woche. Ja, und ich glaube, ich kann heute nicht mehr spielen GTA 5. Aber wenn ihr GTA 5 spielt, ist ja jetzt wieder aktuell interessant, ja, die PS4-Version und Xbox One-Version sind ja auf dem Markt jetzt voll und ganz, und die PC-Version kommt jetzt, also immer noch aktuell, die My GTA 5 Map. Ja, also My GTA V-Map wird das geschrieben, nicht Grand Theft Auto 5 oder 5 eben mit Zahlen, nur das ist, wisst, aber geht einfach auf die Seite, dann habt ihr ja den Link dazu. Dort hat man nämlich eine schöne Übersichtskarte mit allen Zusatzaufgaben, die es bei bei GTA 5 gibt. Ja, zum Beispiel eben die Letter Scraps, Spaceship Parts, ja, Nuclear Wastes, ja, und auch die Stunts, die Stunt Jumps, die man machen muss an den entsprechenden Stellen. Alles ist dort eingezeichnet und man kann das einmal als Map sehen und dann tatsächlich als Satellitenansicht von oben. Ja, da ist wohl, hat sich wohl einer die Mühe gemacht und ist ganz Los Santos mit dem Flugzeug abgeflogen, hat da Screenshots gemacht und hat jetzt tatsächlich sowas wie eine, so wie das eben Google Maps macht, ja, mit den Satelliten, hat der eine Karte davon gemacht. Ist ja Hammer. Ist echt Hammer. Und auf jeden Fall, dort kann man dann tatsächlich eingeblendet die ganzen Sachen sehen. Und das gefällt mir natürlich äußerst gut und es wird sehr, sehr hilfreich sein. Bin nämlich gerade dabei, das nochmals durchzuspielen, eben jetzt auf der Next-Gen-Konsole. Und dann wird man sowas nicht missen wollen. Wenn es also jetzt rauskommt, demnächst auf PC, dann ist das vielleicht für euch was. Läuft auf den allermeisten Android-Handys ohne Probleme, ist auch nicht ganz so lang. Und das ist unglaublich. Es ist kostenlos, ja. Ich glaube, die Werbung kann man wegschalten lassen für 79 Cent. Ja. Jetzt habe ich natürlich kostenlos gesagt und es gibt auch In-App-Patches, ne? Also nein, es ist nicht kostenlos, ja. Aber ich glaube, hier ist es ziemlich klar. Man kann sich hier keine Zusatzsachen holen, sondern das ist einfach nur zum Abschalten der Werbung. 33 Megabyte groß ist das Ganze und ist aus Spanien, von einem spanischen Entwickler. Die Größe ist natürlich heftig für so eine App, aber denkt dran, dass das Kartenmaterial ja auch irgendwie untergebracht werden musste. Und die Grafiken. Übrigens, viele Tipps gibt's auch bei den einzelnen Punkten. Wenn ihr die anwählt, dann kriegt ihr auch einen Link, meistens zum YouTube-Video, wo ihr dann seht, wo genau das entsprechende Ding hängt oder was ihr da machen müsst, um das entsprechende Teil zu bekommen. Also deswegen finde ich das ganz, ganz nett, sieht gut aus, läuft sehr gut, flüssig, alles ohne Probleme, viele Funktionen für die Anwendung und damit App der Woche meiner Meinung nach verdient. Und so soll es dann auch sein. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, nur her damit, Google Plus Uncast, dann findet ihr die Uncast Community. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, epsilono@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen heute natürlich wieder mal, wie immer, sehr wichtig, klar, die findet ihr auf uncast.com. Thenetcast.com. Bitte